Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 480 an Schiller. Ich habe heute keinen Brief von Ihnen erhalten, doch hoffe ich, dass es kein Zeichen eines schlimmen Befindens sein soll. Mit unserer Theateranlage geht es lebhaft fort, sie wird gewiss artig und gewiss auch fest. Es scheint ein unverbrüchliches Naturgesetz zu sein, dass sich jeder Tätigkeit eine Negation entgegensetzt. Man wünschte so lange eine bessere Einrichtung und jetzt, da die Anstalten dazu gemacht sind, werden Zweifel erregt und herumgetragen, um die Menschen, die wenigstens künftig bequem sitzen werden, durch eine Sorge für ihre Hälse zu inkommodieren. Da es aber nur ein altes Märchen ist, das sich repetiert, so kann man es wohl geschehen lassen. Möchten Sie mir wohl meine zwei Faszikel Reiseakten, den Aufsatz über den Magneten, den Elternaufsatz über die Kautelen des Beobachters, wenn Sie ihn finden können, nächsten Freitag herüberschicken? Es geht mit den Aufsätzen zur Zeitschrift ganz gut und muss besser gehen, wenn sie einmal im Gange ist. Die Hauptschwierigkeit bei der Redaktion ist von Anfang, dass man die allgemeinen Zwecke immer im Auge habe und bei allem fragmentarischen Wesen auf ein Ganzes hindenke. Indessen kommen zwischen mir und Meyer sehr interessante Punkte zur Sprache und man wird künftig mehr Freude an einzelnen, oft kurzen Aufsätzen haben, weil man sie gleich wieder brauchen und mitteilen kann, ohne an strenge Verknüpfung zu denken. Wenn Sie es nur möglich machen können, vor Ende des Jahres auch noch etwas beizutragen. Diese Woche will ich hier noch tun, was möglich ist. Vielleicht kann ich die andere wieder zu Ihnen hinüber, denn ich finde hier kaum Stimmung zu ein paar leidlichen, prosaischen Perioden. Leben Sie in dessen recht wohl, grüßen Sie Ihre liebe Frau und schaffen, dass das artige Gartenhäuschen bis zu meiner Ankunft wohnbar sei. Weimar am 18. Juli 1798 G.